herzlich willkommen zum Uncast Episode 214. Doppelt gemoppelt heißt es diesmal. Und ich freue mich, dass diesmal auch wieder ein Gastbeitrag vorhanden ist vom Markus von smartphonefan.de. Werde ich gleich vorspielen lassen. Ja. Tekra K1, ja, wird es in zwei Versionen geben. Das ist eine der News, die dann noch folgen. Ja, auch sehr, sehr interessant. Ja. Deswegen auch der Titel doppelt gemoppelt, ja, passt sogar doppelt. Ja, ist doppelt gemoppelt. Cool, ne? Und Community war auch wieder ein bisschen ruhig. Allerdings kamen ein paar Fragen auf zur letzten Episode. Und diesmal habe ich auch gleich zwei Apps der Woche. Tja, so sieht das aus. Gut, jetzt hat der Markus einen Artikel gemacht oder einen Beitrag aufgesprochen für oder über das HTC One M8 Dual SIM. Ja, und das ist eine Funktion, die geht so schön unter immer. Ja, aber es gibt eben viele Leute, die das ganz, ganz wichtig empfinden. Ja, und das sind nicht nur Geschäftsleute. Aber ich denke, da wird auch ein Hauptgrund drin liegen, ja, warum so ein Dual-SIM interessant ist, privat und Geschäft. Ja. Und deswegen ist interessant, dass der Markus da mal das jetzt unter die Lupe genommen hat. Genau, und deswegen lasse ich ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen. Ja, ist Markus von smartphone.de. Los geht's. Ja, herzlich willkommen dann auch von meiner Seite nach längerer Zeit mal wieder im Uncast. Ja, ich bin nicht mehr ganz so oft im Uncast vertreten. Das liegt in erster Linie daran, dass ich in den zurückliegenden Monaten halt eben auch kein Android-Gerät als mein Hauptsmartphone verwendet habe. Ich habe natürlich nach wie vor mein Samsung Galaxy Note 3, muss aber zugeben, dass ich in den letzten Monaten wieder überwiegend bei, wie Rio immer so schön sagt, bei der Konkurrenz unterwegs war und vor allen Dingen auch bei BlackBerry, weil ich eben bei BlackBerry eine Tastatur habe und ich blogge viel, ich schreibe viel, ich chatte viel und da ist mir einfach eine Hardware-Tastatur auch im Jahr 2014 noch wesentlich lieber, als wenn ich das auf dem Touchscreen veranstalten muss, muss ich ganz ehrlich zugeben. App-mäßig, ich hatte ja mal einen Beitrag gemacht, ich glaube, das war die Jubiläumsausgabe vom Uncast sogar. App-mäßig ist das kein großer Nachteil, weil wirklich 90% aller Android-Apps laufen ja. Und beim nächsten größeren Firmware-Update, BlackBerry OS 10.3, das jetzt im Herbst kommen soll, wird es sogar so sein, dass der Amazon App Store bei BlackBerry vorinstalliert ist. Nichtsdestotrotz bin ich mal wieder auf dem Gerätemarkt tätig gewesen, sozusagen. Denn es kam vor, ja, 6-8 Wochen wird es her sein, kam die Ankündigung von HTC, völlig überraschend, dass das HTC M8, also das One M8, in der Dual-SIM-Version auf den deutschen Markt kommt. Und ich muss sagen, da war ich erstmal platt. Das M7 von letztem Jahr gab es ja auch schon als Dual-SIM-Version. Das gab es aber nur in Großbritannien. Also es gab es in Fernost natürlich, auf dem asiatischen Markt, keine Frage. Aber eben nicht auf dem deutschen Markt. In Großbritannien war es erhältlich. Es gab auch Händler, die es dann angeboten haben mit Versand nach Deutschland. Hätte Unsummen gekostet, über 700 Euro. Und da muss ich sagen, für den Kurs habe ich es dann doch gelassen. Und das One M8 ist nun exklusiv bei Saturn und Mediamarkt erhältlich. Also wer jetzt bei Amazon oder so guckt, no way. Info von HTC ist, es war Bedingung von Saturn und Mediamarkt, dass die Media Saturn Gruppe das Gerät exklusiv bekommt. Und so ist es halt eben auch gekommen. Die Herstellerempfehlung für den Verkaufspreis waren mal 679 Euro. Klammer auf, so viel wie für ein iPhone, Klammer zu. Mediamarkt und Saturn. Erstmal gab es Lieferprobleme, es gab es überhaupt nicht zu kaufen. Dann kam es so ganz vereinzelt, das war aber auch interessant. Also immer wenn mal das Ding im Online-Store bei einem der beiden oder sogar bei beiden war, war es dann innerhalb von einem halben Tag wieder weg oder die Lieferzeit wurde auf keine Ahnung wie viele Tage hochgesetzt. Also sprich, das Ding hat wohl wirklich auch Absatz gefunden oder findet auch Absatz. Ja, und von Anfang an 599 empfinde ich jetzt auch noch nicht als Kampfpreis oder Schnäppchen, aber immerhin. Und mittlerweile sind Saturn und Mediamarkt bei 579 und damit immerhin 100 Euro unter der Herstellerempfehlung. Dann gab es ja, viele werden es mitbekommen haben, diese Aktion. Mediamarkt und Saturn erlassen den Kunden die Mehrwertsteuer. Und plötzlich kostete für diesen Zeitraum, wo man das im Rahmen der Aktion gekauft hat, kostete das Gerät plötzlich nur noch 480 Euro. Und in dem Moment habe ich zugeschlagen. Ja, weil das ist nun wirklich nicht nur ein fairer Preis, sondern das ist ein Schnäppchen. Ich habe eigentlich seit langem, selbst ich als absoluter Nerd, habe seit langem eigentlich keine Lust mehr, permanent mit 2 bis 4 Handys durch die Gegend zu laufen, was ich bisher immer gemacht habe. Ja, also 2 ist eigentlich Voraussetzung, weil ich eine geschäftliche und eine private Handynummer habe und weil ich ganz gerne auch 2 Netze dabei haben möchte, um halt eben, wenn irgendwo das eine mal nicht so richtig läuft, auf das zweite zurückgreifen zu können. Ich suche schon lange eine vernünftige Dual-SIM-Lösung. Ich habe ja im Ancast vor langer, langer Zeit auch mal Geräte unter anderem von Samsung oder auch von Pearl oder so vorgestellt. Das sind aber alles irgendwo, auch die Samsung-Modelle, die es da offiziell in Deutschland zu kaufen gibt, das sind alles irgendwo Geräte aus dem Einsteigersegment. Und wenn du dann von einem iPhone 5S oder von einem Samsung Galaxy Note 3 kommst und sollst dann so auf so ein Samsung Galaxy S Duos, was zwar günstig ist, aber dementsprechend auch nicht den Prozessor, nicht den Arbeitsspeicher und so weiter hat, dann ist das schon eine harte Aktion, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich nichts. Ja. Deswegen warte ich eigentlich schon sehr, sehr lange darauf, dass endlich mal ein Hersteller ein wirklich hochqualitatives Dual-SIM-Handy in Deutschland rausbringt. In China kriegt man das ja alles, ja. Die ganzen aktuellen Samsungs, ob es Galaxy S5 ist, ob es das Note 3 ist, sind alle auf dem asiatischen Markt auch als Dual-SIM-Gerät zu bekommen. Aber halt nicht in Europa und schon gar nicht in Deutschland. Insofern war ich wirklich baff, muss ich ehrlich sagen, als diese Ankündigung von HTC kam. Es gibt 2 Pferdefüße an der ganzen Aktion, was selbst billigere Geräte schaffen, wie eben zum Beispiel die Pearl-Geräte, dass man nämlich praktisch on the fly die Daten-SIM umschalten kann. Das geht bei HTC nicht. Das heißt, gut, also fangen wir mal anders an. Eine der beiden SIM-Karten, die Hauptkarte, kann auch UMTS und LTE. Wobei LTE ist in dem Fall der zweite Pferdefuß, LTE 800 fehlt nämlich. Und das ist der Frequenzbereich, auf dem Vodafone und O2 überwiegend LTE machen und der auch von der Telekom in ländlichen Regionen genutzt wird. Fein raus sind die E-Plus-Nutzer, solange E-Plus noch ein eigenes Netz hat, weil E-Plus macht nur LTE auf 1800 MHz und das kann das Gerät. Das ist überhaupt kein Problem. Aber selbst ich als wirklich LTE-Verfechter muss das sagen, die Vorteile einer solchen Dual-SIM-Kiste überwiegen derart, dass ich mir da gesagt habe, okay, verzichte ich auf LTE 800, wenn ich wirklich mal, ich sage es mal, eine Woche irgendwo bin, wo wirklich ansonsten nur GPRS geht, dann nehme ich eben noch so einen Mobile Hotspot mit und kommt da eben eine andere Karte rein und dann geht's auf dem Weg. Und wenn es mal ein Abend ist oder so, sterbe ich ja nicht dran, wenn ich mal nur Edge habe. Ja, das Problem ist, nur eine einzige SIM-Karte von den beiden kann UMTS und LTE. Es ist aber nicht etwa so wie bei Pearl zum Beispiel oder bei Alcatel OneTouch, dass man praktisch über die Software umschalten kann, ach komm, jetzt soll mal die SIM-2 UMTS und LTE machen. Geht nicht. Man muss, wenn man wirklich mit der anderen Karte Highspeed-Daten machen möchte, also UMTS oder LTE, muss man die SIM-Karten wirklich hardwaremäßig tauschen im Gerät. Und das ist natürlich schon ein gewisser Nachteil. Man muss sich wirklich ansonsten für eine Karte fest entscheiden. Für UMTS und LTE für Daten nicht. Man kann auf die zweite SIM-Karte für Daten umschalten. Wenn man jetzt irgendwo ist, sagen wir mal, wo das erste Netz keinen Empfang hat oder keine Ahnung, dann ist es so, dass die zweite SIM-Karte in diesem Moment halt GPRS und Edge kann, aber nicht mehr. Ja, das ist ein gewisser Nachteil. Ich muss dazu sagen, ich habe im ersten SIM-Karten-Slot eine Telekom-Karte, die ja eigentlich gerade, wenn es um UMTS LTE-Abdeckung geht, eigentlich recht gut aufgestellt ist, denke ich mal. Im zweiten Slot ist eine O2-Karte, die also gerade, wenn es um UMTS und LTE geht, doch noch nicht so die Coverage hat. Deswegen ist es so eigentlich ganz gut aufgeteilt, denke ich mal. Das sind die beiden Nachteile, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Gerät wirklich hochzufrieden. Es ist ansonsten exakt das gleiche wie das normale HTC One M8. Ja, Größe, Form, Verarbeitung, Nano-SIM-Pflicht, was ja auch noch nicht ganz selbstverständlich ist, auch nicht bei den neuesten Modellen, aber Nano-SIM ist absolut Voraussetzung. Ja, und die super Lautsprecher, muss ich sagen, ne, alles mit drin, Menü, Android 4.4.2 momentan, den Sense-Quatsch, muss ich sagen, habe ich direkt durch den HoloLauncher HD ersetzt, wie immer, weil Sense ist nicht mein Ding. Und die Dual-SIM-Features im Menü, muss ich sagen, sind eigentlich ganz gut gelöst. Kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist wirklich gut gemacht. Es gibt einen Dual Network Manager, wo man den beiden Karten einen Namen geben kann. Da kann man dann auch die SIM-Karten unabhängig voneinander ein- und ausschalten. Also beispielsweise in meinem Fall die O2-Karte als geschäftlich genutzte Handynummer. Wenn ich auf die abends keinen Bock habe oder am Wochenende, schalte ich einfach aus. Ja, auf Knopfdruck auf dem Touchscreen. Und morgens reaktiviere ich sie auf gleichem Weg wieder. Also ist gar kein Problem. Geht innerhalb weniger Sekunden. Das Datenmenü berücksichtigt beide SIM-Karten. Datenroaming kann man für beide Karten separat ein- und ausschalten. Für SIM-1 kann man auch sagen, ob man, wie man es halt überall kennt, UMTS, LTE, GSM oder ob man eben auf LTE verzichtet oder man kann auch GSM und UMTS jeweils einzeln anwählen. Das geht auch alles. Das ist klar. Und im Telefon- und SMS-Menü ist es halt jeweils so, dass man ja praktisch zwei Wahltasten hat. Ja, eben für beide Anschlüsse. Und dann eben für jeden Anruf, für jede SMS einzeln entscheiden kann, womit will ich das jetzt ja entweder verschicken, wenn es eine SMS ist, oder eben abgehen telefonieren, wenn es ein Anruf ist. Ich kann sogar auf einer SMS, die vom Anschluss A eingegangen ist, mit Anschluss B antworten. Auch das funktioniert einwandfrei. Ja, für Rufumleitungen genau das Gleiche. Also das muss ich sagen, ist wirklich von HTC softwaremäßig ganz gut umgesetzt worden. Größter Kritikpunkt wäre wirklich, warum kann ich nicht über die Software umschalten, welches SIM UMTS und LTE machen soll. Also das wäre was man vielleicht bei einem M9 einpflegen sollte. Genauso wie man bei einem M9 LTE 800 unbedingt reinbringen sollte. Ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Gerät wirklich hundertprozentig zufrieden. Ist, seitdem ich es habe, mein Hauptgerät. BlackBerry nehme ich natürlich nebenbei auch noch meistens mit, wenn ich eben was schreiben will oder so, damit ich ein Hardware-Tastaturgerät noch habe. Aber ansonsten mache ich eigentlich alles mit dem HTC One M8 in der Dual-SIM-Version. Ja, was auch schön ist, was auch nicht bei jedem Dual-SIM-Handy selbstverständlich ist, man kann sogar unterschiedliche Klingeltöne für die beiden Anschlüsse festlegen. Finde ich eigentlich auch sehr angenehm, hört man direkt, wenn es klingelt, auf welchem der beiden oder auf welcher der beiden Rufnummern das Telefonat gerade eingeht. Ja, wie gesagt, rundum bin ich sehr, sehr zufrieden. Hoffe, dass natürlich dadurch, dass HTC da jetzt mal den ersten Schritt gemacht hat, vielleicht auch Nachahmer kommen, dass es vielleicht noch weitere Hersteller geben wird, die höherwertige Dual-SIM-Smartphones auch mal auf dem deutschen Markt anbieten. Das wäre ja wirklich wünschenswert. Und ja, ich hätte nichts dagegen, dann auch diese zu testen. Würde mich dazu natürlich gegebenenfalls auch gerne im Uncast äußern. Für heute muss ich sagen, wäre es das von meiner Seite gewesen. Gebe ich zurück zum Rio. Sollten Fragen auftreten, können wir da gerne auch nochmal einen Zweitbeitrag machen zu dem Gerät. Weil wie gesagt, es ist jetzt eh mein Hauptgerät, habe es eigentlich immer bei mir. Und wie gesagt, bin absolut auch zufrieden. Danke, Markus, für deinen tollen Beitrag. Das wird wieder sehr, sehr hilfreich sein für viele, die sich eben hier vielleicht mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, aber eben dann jetzt vielleicht da ein paar Vorteile sehen. Ja? Dual-SIM. Eigentlich sollte jedes Handy ein Dual-SIM haben. Ja, Tekra K1, ja, K1. Hab's eben schon gesagt, gibt's in zwei Versionen. Also es scheint in Mode zu kommen, dass Firmen dasselbe Produkt einfach zweimal vermarkten, ja, und dann aber mit ganz anderen technischen Daten. Ja. So hat eben hier zum Beispiel Nvidia einen Tegra K1 Chip, ja, mit einem Quad-Core, in einer Quad-Core-CPU, 32 Bit, ja, mit bis zu 2,3 GHz und dann unter dem gleichen Namen ein Dual Core mit 64 Bit, ja, bis zu 2,5 GHz. Ja, jetzt heißt es im Prinzip, wenn also irgendwo drauf steht mit Tegra K1 Prozessor, dann muss man erstmal gucken, welcher Tegra K1 Prozessor denn das überhaupt ist, ja. Und die beispielsweise die Chromebooks, der Chromebook 13 und das Shield Tablet, die benutzen nur den 32-Bit Prozessor K1. Und jetzt wurde eben auch der 64-Bit ARM Prozessor angekündigt. Damit ist jetzt der erste 64-Bit ARM Prozessor für Android. Die anderen sind eben basieren auf einer anderen Technologie. Also zunächst mal gut, ja, meiner Meinung nach, es gibt noch zu wenige 64-Bit-CPUs, aber man hätte den einfach so anders nennen, ja, vielleicht. Einfach eine neue Bezeichnung geben, K2 oder sowas, ich weiß nicht. Ach so, ne, ist schon belegt. Also irgendwie deutliche Abgrenzen, ja, weil das wird auch wieder dann Unmut bringen und ja, vielleicht kann man es dann leicht erkennen durch Quad und Dual-Core. Aber ansonsten gibt es einfach nur wieder Verwirrung für den Verbraucher. Aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich finde es nur schade, dass es so gemacht wird. Ich möchte schon klare Produktbezeichnungen haben, ja, nicht den gleichen Namen für was weiß ich wie viele verschiedene Modelle. Ja, gut, okay. Sei es drum. Abnehmer dürften genug vorhanden sein. Die Firmen werden sich da auch bei dem Tegra K1 wieder, ja, die Listen zusammenstellen, ja, auf denen der Wunsch nach diesem Prozessor wahrscheinlich ganz oben stehen wird. Ja, denke ich mal. Humble Bundle 6, da möchte ich jetzt mal nicht über das Humble Bundle sprechen, sondern es gibt eine neue App. Ja, die Humble Bundle App wurde mit einem Update versehen und das heißt, dass jetzt eine neue Oberfläche vorhanden ist und die ist sogar richtig gut. Ja, Wahnsinn. Die App wurde stark überarbeitet. Es sieht jetzt ganz anders aus, sehr viel besser als vorher. Also vorher war das wirklich ja mehr so eine Alibi-App, muss man ganz klar sagen. Jetzt ist es richtig gut, nützlich, brauchbar und man kann sogar auch die Musik jetzt direkt herunterladen mit dieser App, was ja oftmals, die Soundtracks sind ja oftmals dabei bei den Spielen und auch die E-Books, die man über Humble Bundle kaufen kann. Ja, Humble Bundle macht sogar mal E-Books. Die kann man alle jetzt mit dieser App herunterladen und das ist schon mal was. Ein kleines Problem habe ich gesehen, mittlerweile ist es vielleicht sogar schon behoben. Das Problem war, dass egal, was ich angegeben habe als Speicherort, ja, das immer wieder zurückgesprungen ist und das immer in den Download-Ordner geschrieben hat und einfach nicht in den Ordner, wo ich das eigentlich angegeben habe. Vielleicht sollte ich mal die Daten löschen da drin und es einfach nochmal neu machen. Aber na gut, okay. Wollte es nochmal erwähnt haben. Und Humble Bundle 6, letzte Woche habe ich ja schon gesagt, da kommen noch ein paar neue Games dazu. Das ist jetzt auch passiert. Und zwar als zusätzliche Games kommen, wenn man mehr als den Durchschnitt, der momentan bei $4,56 liegt, zahlt, bekommt man noch Carmageddon, Time Surfer und Llamas with Head Screws Catastrophe. Also Time Surfer und Carmageddon waren auch schon mal, ich glaube auch Llamas with Heads waren schon mal in vorherigen Bundles drin. Wer das also versäumt hat, kriegt es jetzt wieder mit. Und auch hier die Soundtracks, sofern natürlich vorhanden, mitgeliefert, zum Beispiel eben für Time Surfer. Time Surfer, nicht Server, sondern Surfer. Genau. Gut, dann wollte ich das nochmal erwähnt haben, habe ich ja versprochen. Ja, OnePlus hat ein Problem. OnePlus kann so gut wie keine Geräte liefern. Dafür können sie wunderbar dumme Werbung machen. Ja. Vielleicht ein Grund, warum man Werbung von Profis gestalten lassen sollte. Ich weiß nicht, nein. Aber hier, die machen einfach zu viel falsch, ja. Das mit den, ja, man, wenn man sein altes Telefon kaputt macht, ja, und das dann als Video irgendwie veröffentlicht, beziehungsweise das einschickt dann als Beweis, dann bekommt man ein OnePlus, ja, früher. Und das haben einige gemacht. Ob das besonders intelligent war, ist die Frage. Man hätte mehr bekommen, als ja, wenn man das eben verkauft hätte. Ja, und hätte man wahrscheinlich mehr bekommen, als man das für das OnePlus ausgegeben hätte. Aber egal, was soll's. Die war dann sehr diskussionswürdig, weil man macht da eben Sachen kaputt und deswegen bekommt man dann etwas anderes kostenlos. Das ist nicht ganz optimal gelaufen, aber das war ja nicht ganz so schlimm. Aber jetzt haben die wirklich einen Bock abgeschossen. Ja. Also man muss hier, ja, um einen OnePlus Invite hier zu bekommen, ja, also für Frauen, Ladies First nennt sich das, ja. Und die Mädels haben müssen dann ein Bild machen von sich und nebendran das OnePlus-Logo. Und das dann einschicken. Ja, das ist nicht verboten, ja, aber es ist einfach nur blödsinnig. Ja. Zunächst mal, derjenige, der ein OnePlus will, dem ist es so egal, ob er eine Frau ist oder ein Mann. Ja, der will das OnePlus haben. Jetzt hast du jetzt hier die Frauen, die sich ein Selfie abdrücken, ja, mit, also ich meine, es tut mir ja furchtbar leid, da kriegt man ja schon Aggressionen, ja. Und dass die dann jetzt zuerst das OnePlus bekommen, das ist eine Frechheit. Ja, das ist eine ganz klare Frechheit. Und da gab es auch einen Sturm der Entrüstung. Auch viele Frauen haben das nicht besonders witzig gefunden, weil auch wenn das hier in dem Fall man einen Vorteil bekommt, dadurch ist es doch eine Ungleichstellung, ja, von Mann und Frau. Und deswegen hat selbst aus dem Lager Kritik geerntet. Also nicht nur bei den Männern, weil die dann das später bekommen. Ja. Nein. Also es ist schon wirklich übel. Und da war jetzt zum Beispiel Android Central wahrlich nicht alleine mit diesem Problem. Auch im Forum von OnePlus ist also rund gegangen. Deswegen, und die Leute waren richtig sauer. Und das ist wieder so ein Marketing-Skandal, sage ich mal, wo man sagt, naja, man hat nichts Verbotenes gemacht, sondern man hat einfach nur was Dummes gemacht. Und also ich kann OnePlus nur empfehlen, jetzt statt hier eine Aktion nach der anderen in die Nessel zu setzen, ja, einfach mal Geräte ausliefern, ja, dann klappt's auch mit der guten Werbung. Ja. Aber insofern ist das schon fast zu spät. Goat Simulator wird für Android erscheinen, ja, das unglaubliche Spiel, ja, bei dem man als Ziege rumlaufen muss und einfach alles umhauen, ja, das macht richtig Spaß. Allerdings muss ich sagen, das macht mehr Spaß zuzuschauen, als das dann tatsächlich zu spielen, viel mehr Spaß sogar. Aber das kommt jedenfalls jetzt auch für Android-Betriebssysteme und da ich bin überzeugt, da warten schon einige drauf. Ja. Einige werden es auch verfluchen. Ne? aber schön, dass der Entwickler das jetzt auch in Angriff nimmt. Ja, mittlerweile gibt es ja auch für Linux der Goat Simulator. Und hier macht also jetzt der Entwickler Ziegen mit Köpfe, ja, aber und bringt den dann auf Android. Wie gesagt, also ich habe mir sogar Goat Simulator auch gekauft, nachdem ich viele Videos gesehen habe, ja, Tests und so. Nicht zuletzt das geniale Video von Game One, ja, hab ich da gebrüllt vor Lachen. Und das war wirklich so genial. Ich habe mir es dann geholt, ich habe so gelacht. Aber als ich dann gespielt habe, dann ja, war zwar für ein paar Minuten ganz cool, ne? Hab das auch lustig gefunden, aber ich muss sagen, das Zuschauen macht einfach mehr Spaß, weil ich weiß nicht, das Spielen, bei dem Spiel, das ist so ein Game, das schaut man lieber zu, als dass man spielt. Und dann ist es auch richtig genial. Ja, weiß ich nicht. Aber irgendjemand muss es spielen, schon könnte man auch ein Video davon machen, ja, und ja, deswegen, warum nicht? Ne? Google Plus ist am großen TV jetzt zu bewundern. Ja, der Stream kann nämlich jetzt an ein großes TV oder ein kleines TV geschickt werden via Chromecast. Das ist jetzt möglich und somit kann man seine Peinlichkeiten, die man geschickt bekommt oder die super Sachen, ja, dann auch groß auf dem Bildschirm zeigen. Ja. Ich sag mal Vorsicht, ja, Vorsicht. Soll vielleicht nicht alles auf dem Bildschirm gleich gezeigt werden, wenn so ein paar Leute da sind, ja. Vielleicht nicht ganz so gut, ja. Aber dennoch, hier auch wieder oder man könnte sogar sagen, zwei Schlüsse kann man daraus ziehen. Einmal, Chromecast wird von immer mehr Apps unterstützt und zweitens, Google Plus bleibt interessant und möglicherweise, was haben die da vor, hier das am großen TV zu zeigen, so ein Stream? Wer weiß, was da kommt. Auf jeden Fall kann ich mir da schon interessante Anwendungsmöglichkeiten wieder ausdenken. Ja, zum Beispiel macht man sich einen Account, vielleicht eine Page, ja, und dort tut man dann nur ganz spezielle Sachen, beispielsweise einkreisen, ja, in seine Circles nehmen, zum Beispiel News-Redaktion, ja, und kann dann das quasi im Hintergrund laufen lassen und man bekommt da immer aktuelle News auf dem Chromecast, sofern es ein Auto-Update unterstützt, also das Aktualisieren des Bildschirms automatisch in gewissen Abständen, was ja auf dem Telefon nicht so ist. Ja. Da müsste vielleicht dann nochmal geschaut werden, ob das geht. Aber es wäre zum Beispiel so eine Sache. Ja. Oder vielleicht für eine Präsentation auch könnte man es sich überlegen, dass man sowas in einen Stream anordnet, verschiedene Sachen, ja. Und dann vielleicht dann das sogar noch interaktiv andere Leute aus dem Publikum beziehungsweise aus dem Kreis der Mitarbeiter dann eben hier auf diesen Stream was schicken können, dass das dann wiederum auf dem großen Präsentationsdisplay erscheint. Ja, beim Publikum wäre ich da vorsichtiger, da kann auch schon mal was erscheinen, was man vielleicht nicht so gerne sehen wollte, ne? Amazon startet ein mobiles Bezahlsystem, beziehungsweise ein Zubehör dazu. Und zwar handelt sich das um so eine Art Kreditkartenleser, oder was heißt so eine Art Kreditkartenleser? Um ein Kreditkartenleser, das man beispielsweise an das Fire Tablet anschließen kann und damit eben Transaktionen machen kann, via Amazon Payment Service. Auch hier ist die Frage, wohin wird das gehen? So Payment Services haben es normalerweise ziemlich schwer. Vor allem am Anfang, ja, schwerer Stand gegen solche Sachen wie PayPal. Das hat auch schon Google müssen erfahren mit dem Google Wallet. Das hat auch, naja, mehr oder minder dann ziemlich gehinkt auf einmal von der Verbreitung her. Und mal sehen, wie sich das bei Amazon hier gegen die Konkurrenz durchsetzt. Es gibt ja schon so ein System, allerdings nicht offiziell, also ein System für iPhone vom anderen Anbieter. Hier heißt es, wird das Gerät etwa $10 kosten, ja. Und natürlich dann jede Transaktion kostet dann entsprechend Gebühren. Ja. Dennoch, ja, könnte man das im Auge behalten, aber im Moment dürfte es sowieso nur für die USA interessant sein. Ob das jemals zu uns kommt, ist auch eine Frage. Aber interessant, welche Intention der Amazon hat mit diesem mobilen System. Wird auf einmal Amazon zum Bezahldienstleister? Okay. Naja. LG hat eine LTE-Version des LG G-Pad 8.0 angekündigt. Das dürfte viele freuen, die auf LTE abfahren. Ja, auch Markus bestimmt. Und das wird erwartet, dass es nach Europa kommt, Zentralamerika, Südamerika, Asien. Ja, da wird es also veröffentlicht. Und es wird es geben in Schwarz, Weiß und in Luminous Orange and Luminous Blue. Orange, so Luminous Orange und Luminous Blue. Ja. Also vor allem Luminous Blue hört sich wirklich sehr, sehr cool an. Ja, Wahnsinn. Hätte ich gerne mal sehen, wie das aussieht. Aber eben auch interessant oder hauptsächlich interessant natürlich LTE-Unterstützung, Leute, Wahnsinn. Übrigens können auch Benutzer dann Anrufe annehmen, ja, das was auch hier mein Pipo T9 kann, ja, da muss ich sagen, da wäre das LG dann eine gute Alternative. Wie das preislich wird, müssen wir abwarten. Allerdings ist das G-Pad normalerweise recht günstig. Klar, dass LTE natürlich hier einen satten Aufpreis kostet, aber man hat auf jeden Fall dann die Möglichkeit, es eben auch als Telefon mitzunutzen über Headset beispielsweise und braucht somit dann nicht zwei Geräte mit rumzuschleppen. Coole Geschichte. Ja, interessant auch, Samsung macht jetzt für Barnes & Nobles ein Nook-Tablet, tatsächlich ein Nook-Tablet für Samsung oder von Samsung wurde angekündigt, das basiert auf einem Galaxy Tab 4. Und wer erinnert sich noch an den originalen Nook, einer der ersten Android-E-Book-Reader, was schnell auch durch verschiedene Hacks dann erweitert wurde, ja, dass man so quasi so ein kleines Tablet hatte, ja. Und dann wurde es auch weiterentwickelt, natürlich von Barnes & Noble. Und hier jetzt ein Samsung-Gerät soll hier veröffentlicht werden. Es soll eine Pressekonferenz geben am 20. August, dann wissen wir mehr. Bisher, wie gesagt, weiß man wohl, es ist ein Galaxy Tab 4, das eben als neuen Nook dann eben verkauft wird von Barnes & Noble. Ja, was ist an dem Werbevideo so interessant? Genau, Grumpy Cat tritt in diesem Werbevideo auf, in dem Trailer. Ja, was wäre besser als Google Now in Deutsch und Google Now in Englisch? Richtig, Google Now in mehreren Sprachen gleichzeitig, ganz genau. Dann braucht man nämlich nicht umzuswitchen und kann vielleicht dann auch einige Funktionen nutzen, die es nur im Englischen gibt. Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht. Es gibt es immer noch. Auf jeden Fall für mehrsprachige Leute dürfte das besonders interessant sein. Und ich kann mir auch wieder da ein paar interessante Dinger ausdenken. Zum Beispiel, dass man eben auch mal Sätze sagt oder eben was diktieren will in der einen oder anderen Sprache. Ja, und da ist es dann gut, wenn eben Google Now mehrere Sprachen beherrscht, gleichzeitig, ohne umzuschalten. Ja. Da ist jetzt Google offenbar dran, das zu realisieren. Und ich meine, dass es wirklich eine tolle Erweiterung dann wieder ist für Google Now. Google Now wird ja in letzter Zeit sehr stark erweitert. Ich denke, das liegt nicht zuletzt daran, dass Google Now ähnliche Systeme ja, das ist eigentlich Google Now, integriert werden in die Android Wear Sachen, ja, in die Uhren und so weiter. Und deswegen erklärt das vielleicht, dass Google Now momentan so oft recht gute Updates auch bekommt. Ja, Xiaomis neue UI, MIUI nennt sich die wohl, 6 farbig und flach. Ja, MIUI 6 ist eben sehr farbig geworden und wie man das eben oh, fast erahnt hat, ja auch mit diesem flachen Design irgendwie. Also ich muss sagen, ich liebe eigentlich diese Knubbel, das Knubbeldesign. Das jetzt alles wieder so flach, ist fast schon ein Schritt zurück. Aber naja, Retro ist ja auch manchmal ganz cool und deswegen lassen wir das mal außen vor. Die Oberfläche an sich sieht recht gut aus und wie man es nicht anders erwartet, auch hier flüssig. Da hat eigentlich Xiaomi schon längere Zeit gute Arbeit geleistet. Und ich komme übrigens auch noch was nachher zu dem Thema Play Store und so weiter. Hier hat auch Google eindeutig von dem Android L ein bisschen abgekupfert, zumindest das, was in der Demo zu sehen war. Interessant, was die so alles in so kurzer Zeit umsetzen können, ja. Nicht schlecht. Aber ich will dann nicht sagen, dass es irgendwie eine Kopie ist von Android L. Das ist schon ein großer Unterschied, nur eben. Ist es ein neues Design? Offenbar geht der Trend eben zu diesem Look, was auch Android L dann wohl bringen wird. Und da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ja, ich habe das schon öfters gesagt. Das Weiterentwicklung ist keine Schande. Gut, das war's mal von den News. Ich komme mal zu den Community-Meldungen. Und zwar der Matt Spike hat da geschrieben und er schreibt zur Folge 213. Hallo Google Music. Eigentlich sollte Google wissen, was die User wollen, aber Google will wohl keine User. Wo sind Serien und Podcasts? Ich antworte jetzt mal so zwischendrin, ja, weil das so schön aufgegliedert ist. Ja, also da kann ich wirklich nur zustimmen. Hier, ich weiß nicht, was da in Google in sich gefahren ist. Und Serien und Podcasts, ja, das wäre eine schöne Erweiterung, aber also zumindest bei Podcasts hat ja Google schon mal ein eigenes Produkt gehabt und hat es dann wieder fallen lassen. Ich weiß nicht, warum da so ja, da so eine Abneigung da vorhanden ist. Habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht weil es ja irgendwo auch eine Konkurrenz ist zu YouTube und so. Ich weiß es wirklich, das ist reine Spekulation. Ja. Die Serien, ja, auch das ist eine Sache, aber naja, gut. Zur Rückgabe, also weiter schreibt Matt Spike, Zurückgabesoftware, die ich im Laden kaufe, kann man ja auch nicht einfach zurückgeben oder ein Brot, das nicht schmeckt, zurück zum Bäcker. Wenn das Programm absolut nicht in Vorstellung entspricht, kann man sich immer noch an den Entwickler wenden. Ja, das ist zwar so generell schon richtig, nur mit dem Brot kann man das nicht unbedingt vergleichen. Es gibt nicht umsonst ein 14-tägiges Rückgaberecht im Fernabsatz, ja, weil man im Geschäft ja zum Beispiel auch zumindest mal erwarten könnte, dass man auch eine Demo sieht, ja, dass man das sich genauer angucken kann, ja, und so weiter und so weiter. Außerdem ist es nun mal so, dass eben im Play Store das oft passiert, dass Programme nicht richtig laufen auf den verschiedenen Android-Geräten. Ja. Das mit dem an den Entwickler wenden ist zwar eine Möglichkeit, ist aber aus dem Grund nicht ganz so befriedigend, weil eben jeder Entwickler das anders handhabt. Und wenn man dann eben an den falschen Entwickler kommt, dann hat man das Geld in den Sand gesetzt. Deswegen ist es auch nicht so cool. Ich finde schon, dass auch hier das 14-tägige Rückgaberecht eigentlich greifen sollte. Ja. Dass es dann eben zum Beispiel 24 Stunden akzeptabel wäre für die Verbraucherschützer oder vielleicht sogar 2 Stunden, ja, weiß nicht genau. Vielleicht wird das sogar akzeptabel für die Verbraucherschützer. Das ist dann halt nur eben deswegen einzuschränken, weil natürlich so eine Software schnelllebig ist, beziehungsweise in 14 Tagen, ja, da werden die meisten Programme schon gar nicht mehr benutzt, weil sie eben durchgezockt sind, zum Beispiel bei Spielen oder so. Und dann kann man das natürlich schon verstehen, dass es nicht so geht. Ja. Aber dennoch gewisses Rückgabefenster muss man schon haben. Und wie gesagt, der Verbraucherschutz ist dran und wird da früher oder später auch einschreiten. Ja. Und meiner Meinung nach ist der Schritt, nach 2 Stunden hier dieses Rückgabefenster von 15 Minuten stillschweigend auf 2 Stunden bei, ja, manchen Apps, ja, offenbar, zu erweitern, ohne das publik zu machen, ist bei mir ein, in meinen Augen ein Versuch von Google eben dem zu entgehen, dass die dann zu Google sagen können, ja, wir machen ja hier 2 Stunden, ja. Aber keiner soll's wissen. dann weiter schreibt damit zu Xiaomi, her damit, aber mit Eurosupport, hoffe aber, das ist so wie das eFox Smart E5 MT65923 draußen bleibt. Okay. Weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst. Samsung Alpha, was soll das? Fragezeichen. Jo, genau, das frage ich mich auch, was soll das? Dann Android-Geräte ohne Play Store, das sind die Geräte, die es für 69 Euro beim Discounter gibt und Android einen schlechten Ruf verpassen, weil die unzumutbar sind, meine Meinung. Allen Usern ein schönes Wochenende noch. Ja, ist zwar schon richtig, das sind oftmals so Billigheime, aber man muss bedenken, dass eben, wie gesagt, in China die Masse der Android-Geräte mit einem eigenen System läuft, ein Fork ähnlich, und die dann eben keinen Play Store haben. Genau wie Amazon Kindle Fire und auch jetzt das neue Amazon Fire Phone. Ja, das sind ja auch Geräte, die keinen Play Store haben, aber dennoch von der Qualität her eigentlich ordentlich sind. Ja. Also man kann es, glaube ich, nicht direkt so pauschalisieren. Die Gründe, warum es keine Lizenz gibt oder warum der Hersteller keine Lizenz anfordert, die sind unterschiedlich, und das wird es in Zukunft noch häufiger geben, weil Google tut ja die Zügel ziemlich straff ziehen, ja, und ja, deswegen werden da wohl einige Anbieter sowieso abspringen und ihr eigenes Mätzchen machen. Ja. Und auch dir natürlich ein schönes Wochenende. Ich komme jetzt zu den App der Woche, zu den Apps der Woche. Ja, genau, es sind 2 Stück. Einmal, Big Bang Whip. Genau. Ich glaube, ich hatte das Big Bang Theory Quiz auch mal erwähnt und dazu gibt's natürlich eine Big Bang Peitsche. Ja. Wer kann sich an die Folge erinnern mit Sheldon und Konsorten, als sie hier virtuell mal hin und wieder den Howard ausgepeitscht haben? So, ja. Genau. Original, authentisch, ja, dieser Effekt und nicht nur den, ja, viele andere Effekte, ja, insgesamt 100 Soundeffekte sind damit drin, inklusive optischen Effekten auf dem Display noch, und man kann es genauso auch machen wie bei Big Bang Theory, einmal wupp, so Bewegung machen, zack, und schon ertönt das entsprechende Geräusch. Ja, was man da eben einstellen kann, von Phaser über Schussgeräusche, Peitschen, eben Gelächter, und ähnliches, Applaus, ja, alles ist da vorhanden, schon eine gute Auswahl. Und je mehr ich mit dieser App herumgespielt habe, desto erschreckender war es, wie häufig die dann benutzt habe. Ne? Also es ist schon wirklich es ist schon wirklich traurig, ja, wie auch ich auf so eine primitive, ja, wenn man so will, Furz-App, ja, abfährt. Ja. Kommt immer auf die Situation an. Ja. Traurig. Ich schäme mich dafür. Aber trotzdem App der Woche. Ja. Übrigens, Furzgeräusche sind auch mit drin. Ja, muss ja sein. Ne? Passt ja zu Raj Kutrapali. Aber natürlich kann ich nicht den Hörern zumuten, alleine mit einer solchen App der Woche abgespeist zu werden. Also das geht ja gar nicht. Ne? Deswegen gibt's gleich noch eine, und zwar Mikutür, ja, oder Mikutür könnte man vielleicht noch schöner betonen. Ja, was ist das? Eine schöne Augmented Reality Kamera, indem man einfach seine Kamera nimmt oder das Programm startet und dann wird in Echtzeit auf das Bild von der Kamera eine kleine Miku Hatsune, ja, der berühmte Vocaloid, eingefügt, ja, und dass die App durchaus riesiges Potenzial hat, ist spätestens dann klar, wenn man sieht, wie viele Einstellungsmöglichkeiten man hat. Einmal gibt es die App natürlich in Japanisch, aber auch in Englisch. Wunderbar. Und es gibt verschiedene Posen, die Miku machen kann. Die kann sitzen, die kann liegen, die kann stehen, die kann also wirklich alles machen, ja. Den Gesichtsausdruck kann man verändern, die Augen, die Lippen, alles Mögliche kann man anpassen, so dass man immer das richtige Bild eigentlich hinkriegt mit ein bisschen Einstellung oder die richtige Miku zu dem entsprechenden Bild. Ja, wenn man die Miku einblenden will, da kann man dann eben alles Mögliche machen. Also ich finde es richtig toll und das macht auch Spaß. Und die Miku hier drin sieht wirklich super süß aus. Ist das, würde ich mal sagen, kann man durchaus sagen, das Originaldesign. Ja, Miku Hatsune ist ja relativ häufig adaptiert und auch sieht auch immer wieder ein bisschen anders aus. Ja, aber das ist so die Miku, die einem eben so vorschwebt. Ja. Und deswegen muss ich sagen, ganz klar App der Woche. Und zwar auch alleine, auch ohne dieses Big Bang Theory. Das war nur das Bonus. Das hier war die App der Woche, die ich schon ausgesucht habe. Und was man damit alles so schön machen kann, das kann man schon hier in diesen Demo-Bildern da sehen. Einfach fantastisch. Ja. Wer will nicht schon mal die Miku Hatsune daheim neben dem Fernseher stehen haben? Ja? Oder auf seiner Maus sitzen oder auf seinem Laptop mal ausruhen. Ja, man hinlegen. Das ist einfach süß. Okay, ja, das war's dann, Leute, für diese Woche vom Uncast. Ja, ja, ist heute wirklich relativ kurz geraten, muss man sagen. Aber tja, ist halt damit zu tun, dass ich hier noch total müde bin vom Geocaching-Event. Ja, da könnt ihr auch was in der Rios Wochensicht drüber hören. Ja, da habe ich ausführlich darüber berichtet und das Giga Event, das erste Giga-Event der Welt in München. Und ansonsten sage ich ganz einfach hier mal dann zum Schluss, wie immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, nur her damit. Uncast, ja, bei Google Plus suchen und schon findet ihr die Community. Dort könnt ihr alles loswerden, das freut mich immer. Oder ihr schreibt mir auch eine Mail: rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Den GBG-Key für eine Mail zu schreiben, beziehungsweise die ganzen Links und Informationen findet ihr auf der Seite uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken: thenetcasts.com, schon landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die kleinen grünen Antennen natürlich und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.